Manche Dichter werden ja auch durch Schlagertexte reich, also Textdichter. Kennen Sie niemanden, der Schlagertexte kauft? Ich hätte einen. Er heißt Auf der Insel der Illusionen. Auf der Insel der Illusionen will ich für immer mit dir wohnen. Aufs Meer der Träume wollen wir uns wagen. Das Boot der Liebe, es wird uns tragen. Das Licht der Hoffnung wird uns erglühen, der Baum der Sehnsucht wird für uns blühen. Das Lied der Freude wird für uns klingen, das Spiel der Freundschaft wird uns gelingen. Das Band der Treue wird uns vereinen, der Stern des Glücks wird uns ewig scheinen. Ja, auf der Insel der Illusionen darfst die Metaphern du nicht schonen, dann wird das Lied sich für dich lohnen und du wirst auf einem Haufen Kohle thronen.